Kundgabe 4491. Empfangen durch Bertha Dudder am 20.11.1948. Wegbereiter sollt ihr mir sein, auf Erden. Ihr sollt mir auf Erden Wegbereiter sein. Dazu habe ich euch gedungen, weil Menschen zu Menschen reden müssen, dass sie mir ihre Herzenstür öffnen und mir Einlass gewähren. Denn mich selbst können sie nicht hören, solange sie nicht alles aus ihrem Herzenskämmerchen hinausgeschafft haben, was meine Einkehr verhindert. So lange vernehmen sie auch meine Stimme nicht. Doch was ich ihnen zu sagen habe, müssen sie erfahren, ansonsten sie keine Anstalten treffen, mir ihr Herz zur Wohnungnahme zu bereiten. Darum benötige ich euch, dass ihr vor mir zu ihnen eingeht, dass ihr ihnen zurufet. Der Herr kommet und will eintreten bei euch. Euren Ruf können sie hören, ob sie ihn aber befolgen, steht ihnen frei. Doch so sie euch angehört haben, wissen sie auch, dass ich folge und an ihre Tür anklopfe, und selig, die mich einlassen. Selig, die sich vorbereitet haben für mein Kommen, denen eure Worte Anlass gaben zur Arbeit an sich selbst. Bei allen spreche ich vor, die durch euren Mund die Ankündigung erfahren haben, und eure Arbeit öffnet mir so manche Herzenstür, die mir sonst verschlossen blieb. Wegbereiter sollet ihr mir sein auf Erden. Vor mir hergehen sollet ihr und hören, was ich selbst euch sage, auf dass ihr mein Wort dann verkündet und redet in meinem Namen. Und je eifriger ihr nun in meinem Namen tätig seid, desto eindringlicher wird mein Wort auf die Menschen wirken. Es werden sich die Türen von selbst öffnen und die Herzen werden harren auf das Kommen des Herrn, den sein Diener angekündigt hat. Denn ein guter Redner vermag viel. Auf dass ihr aber gute Redner seid, nehme ich selbst von euch Besitz und spreche durch euch unerkannt zwar von denen, die ihr empfangsfähig machen sollet für mein Kommen, doch von euch erkannt, weil ihr mir in Liebe dienet, weil ich in euren Herzen schon wirken kann durch eure freiwillige Hingabe an mich. Und so wird euer Amt kein zu schweres sein. Ihr werdet von mir gelenkt werden und geführt an alle Pforten, wo ich Eingang finden möchte. Und ihr werdet stets so reden, wie es für den Einzelnen zweckmäßig ist. Nur ermüden dürfet ihr nicht und lau werden in eurer Arbeit für mich. Und darum müsset ihr selbst mir oft Eingang gewähren in eure Herzen, indem ihr mich auch zu euch reden lasset, indem ihr mich selbst zu hören begehret und also Verlangen danach traget, von mir gespeist zu werden. Das Abendmahl zu halten mit mir, wie ich es euch verheißen habe. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, zu dem will ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Öffnet mir alle die Tür und lasset mich eintreten bei euch. Ebnet mir die Wege, die ihr für mich arbeiten wollet, und ladet so alle Gäste ein zum Abendmahl, auf dass sie gestärkt werden und die Nahrung für ihre Seelen empfangen aus meiner Hand. Denn nur dann können sie selig werden, wenn ich selbst sie speise mit dem Brot des Lebens. Amen.